Ich amüsiere mich bei nichts anderem. Arbeit und Lust bei Sigmund Freud. Ein Feature von Svenja Flasspöhler. Er war ein leidenschaftlicher, ein obsessiver Arbeiter. Unermüdlich versuchte er, tiefer und tiefer in das Geheimnis der menschlichen Psyche vorzudringen und ihm ein gehöriges Stück Wahrheit zu entlocken. Er hämmerte, klopfte, meißelte. Und doch wollte, anders als in Wagners Rheingold, kein glänzender Schatz zum Vorschein kommen. Während die Zwerge durch ihr Hämmern im unterirdischen Nibelheim formvollendete Geschmeide produzieren, entwarf Sigmund Freud eine Theorie, deren Unabschließbarkeit geradezu programmatisch ist. Er stieß immer wieder auf neue Fragen, die ihn bereits Gesagtes modifizieren und Zusagendes überaus vorsichtig formulieren ließen. Sein Verhältnis zur Wahrheit ähnelt jenem des Achill zur Schildkröte im Paradox des Zenon. Genauso wenig wie Achill die Schildkröte einzuholen vermag, war Freud in der Lage, die Wahrheit einzuholen. Diese Vergeblichkeit war aber keineswegs entmutigend oder lähmend, sondern ganz im Gegenteil das treibende Moment. Sie war der Geist, der das Freudsche Denken und die von ihm erfundene Psychoanalyse durchwehte und trug. Denn wäre die Psyche tatsächlich bis in die letzten Ritzen ergründbar, dann wären wir keine Menschen, sondern emotionslose Maschinen. So zeichnet es Freud zufolge den Menschen geradezu aus, dass er leidet, dass er Angst hat. Eine Angst, die aus der schlichten Tatsache resultiert, dass wir uns selbst nie ganz gegenwärtig sein können. Dass immer ein Rest bleibt, der sich entzieht. Wenn Freud mit seinen Analysanden arbeitete, dann konnte es folglich gar nicht darum gehen, ihr Unbewusstes bis in äußerste Verzweigungen zu ergründen und ihnen auf diese Weise ihre Angst zu nehmen. Vielmehr war das Ziel, ihnen einen Zugang zu dem in letzter Konsequenz unergründlichen Unbewussten zu ermöglichen, ihnen einen Weg zu eröffnen, der es erlaubte, mit Angst und Leid umzugehen. Norbert Haas. Er hat die Schriften des französischen Psychoanalytikers Jacques Lacan übersetzt und herausgegeben und arbeitet als Psychoanalytiker in Berlin. Psychoanalyse ist der Weg des Symptoms, ist nicht der Weg der Abschaffung des Symptoms, sondern der Metamorphosen und der Umbildungen und Umwandlungen symptomatischen Geschehens. Ist eben der Weg, den Freud schon in den Studien über Hysterie am Schluss so bezeichnet, wie man aus neurotischem Elend alltägliches Leid macht. Und wenn man dann das gelingt in einer Psychoanalyse, dann ist einem viel gelungen, wenn jemand bereit ist, das alltägliche Leid zu tragen. Und natürlich auch befreit ist von etwas, von neurotischem Elend. Eine Grundspannung, ein gewisses Unlustgefühl bleibt also auch am Ende einer Psychoanalyse notwendig bestehen. Es ist bedingt durch eben jenen Rest, der sich zwangsläufig entziehen muss. Denn für Freud ist nicht das Ich, sondern das Unbewusste der Herr im Hause. Das höchste der Gefühle ist es, diese auf dem Rest beruhende Grundspannung auf einem niedrigen Niveau oder zumindest so konstant wie möglich zu halten, sie also vor überaus unlustvollen Schwankungen zu bewahren. Dieser Gleichgewichtszustand wäre dann ungefähr das, was wir gemeinhin als eine ausgeglichene Zufriedenheit bezeichnen würden, als eine Art Sättigungsgefühl, das naturgemäß niemals lange anhält. Das Tückische an der Freudschen Theorie ist aber nun, dass es der Störung dieses Gleichgewichts, das heißt eines spannungsvollen Unlustgefühls, bedarf, damit Produktivität in Gang gesetzt wird. Lust, behauptet Freud, darf nicht sofort befriedigt werden, sondern sie bedarf eines Aufschubs, damit die notwendige Spannung, die notwendige Energie für Arbeit entsteht. Für Hugo Schmale, Professor für Arbeitspsychologie in Hamburg, ist diese Behauptung durchaus plausibel. Und deshalb sei die Frage nach der Arbeit, die uns zufrieden stellt, eine grundsätzlich falsche. Der zufriedene Mensch hat keine Kraft zur Arbeit. Also es ist so eine konstruktive Unzufriedenheit. Müsste eigentlich bestehen. Und das ist das, was bei Freud die Sublimation ist. Das heißt also, ich verschiebe diese psychische Energie, die durch die Störung eines Gleichgewichts entsteht, auf gesellschaftlich wertvolle Ziele. Und die sind letztlich nie mit einer psychischen Zufriedenheit zu verknüpfen, sondern immer wieder mit der Notwendigkeit einer Störung. Eine Störung des Gleichgewichts, das heißt unlustvolle Stimmungsschwankungen, sind Freud zufolge also keineswegs schlicht negativ, sondern vielmehr die notwendige Voraussetzung für die Arbeit, für ein produktives und kreatives Tun. Und tatsächlich behauptete er diesen Zusammenhang von Unlust und Arbeit nicht nur in seinen theoretischen Schriften, sondern er erfuhr ihn auch am eigenen Leibe. Am 16.04.1896 bemerkte er gegenüber seinem Kollegen und Freund Ernest Jones: »Ich bin seither sehr faul gewesen, weil sich das zur intensiven Arbeit nötige Mittelelend nicht einstellen will.« Mittelelend? Heißt das also tatsächlich, dass Freud, der morgens um 8 seinen ersten Patienten erwartete und bis weit nach Mitternacht über seinen Schriften saß, nie zufrieden oder ausgeglichen war, wenn er arbeitete? Norbert Haas. Freud hat nie freudig geschrieben. Das kann man bei ihm ausschließen, und ich glaube auch unter der Voraussetzung, dass man sieht, dass Freud sehr illusionslos über sich selber spricht, er auch nie geschönt hat, seine Art und Weise zu arbeiten. Also es ist ihm weder besonders gut gegangen, wenn er geschrieben oder arbeitend geschrieben hat, noch durfte es ihm besonders schlecht gehen. War Freud also jemand, der einen wohldosierten Schmerz brauchte, um produktiv zu sein? Wie verstand er, wie beschrieb er das Verhältnis des Menschen zu seiner Arbeit? Kann Arbeit Lust machen? Oder verdankt sich Produktivität der Tatsache, dass Lust gerade vermieden wird? Auf den ersten Blick scheint tatsächlich Letzteres der Fall zu sein. Insbesondere dann, wenn man Lust als eine sexuelle Lust begreift. Denn für Freud wird die Störung des Gleichgewichts, die für produktives Tätigsein konstitutiv ist, insbesondere dadurch erreicht, dass der Mensch seine sexuelle Aktivität in geordnete und einschränkende Bahnen lenkt. In seinem Aufsatz »Die kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervosität« behauptet er entsprechend, dass der Mensch bestimmte Kulturstufen durchlaufen müsse, damit er im Sinne der Gesellschaft funktionieren könne. Eine erste, auf welcher die Betätigung des Sexualtriebes auch über die Ziele der Fortpflanzung hinaus frei ist. Eine zweite, auf welcher alles am Sexualtrieb unterdrückt ist, bis auf das, was der Fortpflanzung dient. Und eine dritte, auf welcher nur die legitime Fortpflanzung als Sexualziel zugelassen wird. Nur durch die monogame, genitale und, so könnte man Freud an dieser Stelle lesen, in Maßen gelebte Sexualität sei eine kulturelle Produktivität gewährleistet. Denn der Sexualtrieb ist beim Menschen wahrscheinlich stärker ausgebildet als bei den meisten höheren Tieren. Er stellt der Kulturarbeit außerordentlich große Kraftmengen zur Verfügung. Und dies zwar infolge der bei ihm besonders ausgeprägten Eigentümlichkeit, sein Ziel verschieben zu können, ohne wesentlich an Intensität abzunehmen. Man nennt diese Fähigkeit, das ursprünglich sexuelle Ziel gegen ein anderes, nicht mehr sexuelles, aber psychisch mit ihm Verwandtes zu vertauschen, die Fähigkeit zur Sublimierung. Doch wenn die Kraftmengen des Sexualtriebs tatsächlich derart groß sind, wie Freud behauptet, warum kann der Mensch dann nicht ein ausschweifendes Sexualleben führen und gleichzeitig die Fähigkeit zur Sublimierung besitzen? Hängt Freud etwa einem zu seiner Zeit anerkannten Theoriegebilde an, das von einer erschöpfbaren Energiemenge ausgeht? Eine Theorie, die besagt, dass man keine Energie verschwenden dürfe, damit genügend für die Arbeit übrig bleibe. So forderte zum Beispiel Freuds Zeitgenosse Wilhelm Ostwald in seinem sogenannten energetischen Imperativ: Vergeude keine Energie, verwerte sie. Und Frederick Winslow Taylor, der in demselben Jahr wie Freud geboren und als Schöpfer des sogenannten Rationalisierungsgedankens berühmt wurde, behauptete, dass Arbeiter im Grunde wie Teile einer Maschine funktionierten und man entsprechend auch bei ihnen die erforderliche Energiemenge zu minimieren habe. Zur Jahrhundertwende schien menschliche Energie also tatsächlich als eine überaus knappe Ressource verstanden worden zu sein. Eine Ressource, die, so wurde darüber hinaus immer wieder betont, insbesondere durch Masturbation nicht verschleudert werden dürfe. Professor Dr. Rolf Haubel, Psychoanalytiker und Direktor des Sigmund Freud Instituts in Frankfurt. Zu Freuds Zeiten gab es eine berühmte Theorie, Onanie als Ursache für Rückenmarksschwindsucht. Und diese Theorie basierte darauf, dass man nicht permanent verausgaben dürfe. weil diese Verausgabung tatsächlich zu einer Auszehrung führt. Und da stellte man sich sozusagen die Sexualität vor wie eine begrenzte Menge von Energie, die man nur einmal verausgaben kann. Stellen wir die Frage, ob Freud sich mit seiner Sublimierungstheorie tatsächlich im Fahrwasser energetischer Theoriemodelle bewegte, ein wenig zurück. Freud selbst jedenfalls scheint die Fähigkeit zur Sublimierung in vollem Umfange besessen zu haben. Am 13.02.1896, also mit 39 Jahren, schrieb er: Ich hoffe, mit wissenschaftlichem Interesse bis an mein Lebensende versorgt zu sein. Ein Mensch daneben bin ich freilich kaum mehr. Freud arbeitet obsessiv rund um die Uhr. Man könnte sogar sagen, von ihm ist ja überliefert, dass er so in Arbeit sublimiert habe, dass er mit 40 sozusagen bei sich selbst keinen Sexualtrieb mehr verspürt. Wenn die Kulturarbeit tatsächlich dort anfängt, wo sexuelle Aktivität aufhört oder zumindest eingeschränkt wird, springt Freud dann nicht unweigerlich auf den Zug auf, der vom Paradies auf direktem Wege in die als Buße verstandene Strapaze führt? So ist die Schöpfungsgeschichte durchdrungen von der Idee, dass die Arbeit die göttlich auferlegte Strafe für den Sündenfall sei. Eine Strafe, die der Mensch seit jeher auf dem Buckel trägt und unter dem Adlerauge des Über-Ichs, Gottes, abzuleisten habe. Weil du auf die Stimme deines Weibes gehört und von dem Baume gegessen hast, obwohl ich dir geboten hatte, du sollst nicht von ihm essen, verflucht sei der Erdboden um deinetwillen. Unter Mühsal sollst du dich von ihm ernähren, alle Tage deines Lebens. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du gekommen bist. Nicht nur die biblische Verwendungsweise, auch die Etymologie des Wortes Arbeit ist von einem überaus trübsinnigen Tenor bestimmt. So bedeutet das lateinische Wort Labor nichts anderes als Mühe, Plage, Anstrengung. Und im Russischen haben die Worte Arbeit, Rabota, und Sklave, Rab, eine gemeinsame Wurzel. Der Begriff Arbeit, schreiben die Gebrüder Grimm Mitte des 19. Jahrhunderts in ihrem deutschen Wörterbuch, habe sich auf einen lang anhaltenden Schmerz bezogen, wie Gebärende ihn empfinden. Labor parturientium. Und demgemäß behaupten sie weiter, bestehe auch eine Verbindung zwischen den Wörtern Arbeiten und Reisen. Die Vorstellung von Arbeit wird an einzelne Zustände geknüpft, die anhaltende Anstrengung oder Naturtätigkeit zu erkennen geben. Namentlich heißt Reise eine Arbeit. Das französische Travail hat im englischen Travel geradezu diesen Sinn übernommen. So drückt unser Arbeit nicht die Reise selbst, doch die Anstrengung und Ermattung des Reisenden aus. Während aber der Reisende irgendwann an ein Ziel kommt, ist der Arbeiter im freudschen Sinne immer unterwegs. Er kommt nie an. Er sucht die Befriedigung, aber er findet sie nicht. Ja, er kann sie gar nicht finden, denn eine volle Befriedigung, eine totale Auflösung der Spannung gibt es für Freud nur im Tod. Lediglich im Sexualakt, meint er, seien wir in der Lage, eine hochgesteigerte Erregung zumindest für einen kurzen Augenblick abzubauen. Und so empfinden wir in der sogenannten Ruhe nach dem Sturm die für uns größtmögliche Lust, den, wie man sagt, kleinen Tod. Doch auch dieser Glückszustand ist nur kurzzeitig und kann insofern niemals die Grundspannung auf Null reduzieren. Darüber hinaus wird er dem die Kulturstufen durchlaufenden Menschen nur in Maßen zugestanden. Und aus dieser Spannung, die letztendlich durch nichts aus der Welt zu schaffen ist und noch einmal eine Verstärkung durch den geforderten Lustaufschub erfährt, schöpft der Mensch seine produktive Energie. In seinem Aufsatz Jenseits des Lustprinzips schreibt Freud: Aus der Differenz zwischen der gefundenen und der geforderten Befriedigungslust ergibt sich das treibende Moment, welches bei keiner der hergestellten Situationen zu verharren gestattet, sondern nach des Dichters Worten ungebändigt immer vorwärts dringt. Der Weg nach rückwärts zur vollen Befriedigung ist in der Regel durch die Widerstände, welche die Verdrängung aufrechterhalten, verlegt. Und somit bleibt nichts anderes übrig, als in der anderen, noch freien Entwicklungsrichtung fortzuschreiten, allerdings ohne Aussicht, den Prozess abzuschließen und das Ziel erreichen zu können. Glück ist sozusagen die Einlösung eines Kinderwunsches bei einem Erwachsenen. Aber letztendlich ist die Vorstellung eigentlich des Erdulden müssens, des Ertragen müssens, des Arbeiten müssens im Sinne von etwas auf sich nehmen, Konflikte aushalten müssen und sich so im Leben einzurichten. Das ist seine Perspektive. Die Arbeit, eine anhaltende Anstrengung, eine Reise ohne Ziel also. Freud selbst ist in seinem Leben sehr viel und leidenschaftlich gern gereist. In den Sommerferien fuhr er, sofern Geld vorhanden war, mit seinen 6 Kindern Mathilde, Sophie, Anna, Ernst, Oliver und Martin sowie seiner Frau Martha nach Berchtesgaden, Reichenhall oder an den Gardasee. Und weil ihm diese Aufenthalte nicht reichten, unternahm er zusätzliche, häufig von seinem Bruder Alexander begleitete Expeditionen, die ihn zumeist nach Italien führten. Ernest Jones schreibt über Freuds Reiseleidenschaft: In den Ferien scheinen die Stimmungsschwankungen, unter denen er sonst litt, jeweils völlig verschwunden zu sein. Er war dann von einer mitreißenden Lebenslust und einer unbeschwerten Heiterkeit, die ihn viel jünger erscheinen ließen. So berichtet etwa Sohn Martin folgende Anekdote aus einem Adria-Urlaub im Jahre 1895. Vater und Onkel Alexander schwammen natürlich weiter hinaus, als es uns Kindern erlaubt war. Wenn es dann manchmal vorkam, dass sie selbst zum Essen nicht zurückkommen wollten, weil sie jede Minute in diesem warmen Salzwasser genossen, wartete oder schwamm ein Kellner zu ihnen hinaus und balancierte dabei ein Tablett mit Erfrischungen, ja, sogar Zigarren und Streichhölzern. Es ist nun in gewisser Weise bezeichnend, dass Freud seinen Urlaubsort durchaus genießen konnte, während die Reise dahin ihn eher zum Arbeiten animierte, als hätte sich die anhaltende und doch zielorientierte Anstrengung der Reise auf den vorwärts drängenden Arbeitseifer übertragen. So verfasste er beispielsweise die ersten Seiten seines Entwurfs zur Psychologie im Zug auf der Rückreise von seinem Freund Wilhelm Vlies. Am 15. September 1895 schrieb er an diesen: Kurz vor Tetschen öffnete ich meinen Koffer, um mir Papier herauszusuchen, denn es war zu finster zum Lesen, zu früh zum Schlafen. Und ich gedachte, einen ersten Entwurf der Psychologie, so gut es ging, niederzuschreiben. Freud schrieb im Halbdunkel, unter keiner idealen Arbeitsbedingung also. Und doch war er animiert und kreativ. Brauchte er einen gewissen Dämmerzustand, um zu schreiben? Warum schrieb Freud in einem Zug? Norbert Haas. Das ist eine Art zu reisen, die für ihn gewohnt war und auch sehr wichtig. Dieses leicht in eine dösende Stimmung versetzende Rütteln des Zugs. Sprich, etwas, was die gleichschwebende Aufmerksamkeit bewirken kann. So ist einfach ganz konkret das Zugfahren mit seiner leicht einschläfernden Wirkung und seiner Gleichmäßigkeit oder Gleichtönigkeit für Freud die ideale Voraussetzungen, eine der idealen Voraussetzungen, graphematische Aktivität in Gang zu setzen. Das gleichmäßige Rütteln und Schütteln des Zuges versetzt Freud in eine Art Dämmerzustand. Er träumt, ohne zu schlafen. Die Kontrolle wird gedämpft, das Fantasieren angeregt. Und genau dies scheint jemand zu brauchen, der einen Entwurf, also etwas Neues, schreiben will. Denn ein von der Ratio angeleitetes Denken produziert letztendlich nur mehr oder weniger Althergebrachtes. Strukturen, die wir kennen und die sich verfestigt haben. Erst wenn die Strukturen ins Wanken geraten, wenn Assoziationen freigesetzt werden, können genuin neue Verbindungen hergestellt, können Dinge miteinander in Beziehung gesetzt werden, die bis dato streng voneinander geschieden waren. Der Traum, das Fantasieren, ist für Freud also letztendlich nicht nur der prädestinierte Zugang zum Unbewussten, sondern gleichzeitig eine erfolgversprechende und innovative Arbeitsmethode. War Freud also doch jemand, der Arbeit mit Lust zu verbinden wusste? Wenn er, um zu arbeiten, die Zensur ausschaltete, dann schien er sich ja nachgerade zu wünschen, dass ihn etwas erregen oder erschüttern möge. Etwas, das er nicht unter Kontrolle hat. Aber wie passt dies wiederum zusammen mit Freuds Behauptung, dass es in der Arbeit gerade darum gehe, sich möglichst immun gegen unvorhergesehene Erschütterungen zu machen? Zu diesem Zweck, schrieb er, böten sich insbesondere künstlerische und intellektuelle Tätigkeiten an. Sie erscheinen uns feiner und höher, aber ihre Intensität ist im Vergleich mit der aus der Sättigung grober, primärer Triebregungen gedämpft. Sie erschüttern nicht unsere Leiblichkeit. Für Norbert Haas ist diese Äußerung allerdings mit Vorsicht zu genießen. Das ist eine der Äußerungen, die wichtig ist, aber die man halt durch viele andere Äußerungen korreliert sehen muss. Man, wo ist Freud selber erschüttert? In der Eisenbahn. Das ist kein Geheimnis, dass er nicht nur durch das Rütteln und Schütteln der Eisenbahn zwischen Berlin und Wien gleichschwebende Aufmerksamkeit in diese hineingeschüttelt wird, sondern dass da auch kleine Dosen von Sexualbefriedigung dabei sind. Die berühmte und zumeist mit einem Augenzwinkern erwähnte Tinte auf dem Füller kam also auch bei Freud nicht aus dem Nichts. Ein wohliger, von kleinen Erregungsschüben durchsetzter Dämmerzustand war es, der die kreative Produktivität in Gang setzte. Vor diesem Hintergrund erscheint die folgende Äußerung, die ansonsten schnell im Zusammenhang mit einem krankhaften Workaholism verstanden werden könnte, in einem gänzlich anderen Licht. So schrieb Freud am 6. März 1910: Leben ohne Arbeit kann ich mir nicht recht behaglich vorstellen. Fantasieren und Arbeiten gehört für mich zusammen. Ich amüsiere mich bei nichts anderem. Dieses Amüsement ist durchaus kein unkörperliches oder asexuelles. Und auch wenn man sich die für Freud typische Arbeitsweise anschaut, ist eine gewisse sexuelle Komponente kaum zu übersehen. So schrieb er manchmal monatelang gar nichts, was er als überaus quälend und zermürbend empfand. Dann aber setzte ein Schaffensdrang ein, der in einen plötzlichen und ergiebigen Ausbruch an Produktivität mündete. Ist die Arbeit also doch mit Lust vereinbar? Und zwar insofern, als die Lust in den Arbeitsprozess übertragen wird? Erinnern wir uns. Sublimierung bedeutet für Freud, dass das sexuelle Ziel gegen ein anderes, aber psychisch mit ihm Verwandtes vertauscht werden müsse. Sublimierung heißt also nicht, die Lust im Dienste der Arbeit schlichtweg abzuschnüren, sondern sie vielmehr in die Arbeit zu übersetzen. Arbeit, könnte man sagen, ist bei ihm eine Vorstellung, eine Balance hinzukriegen zwischen Realitätsprinzip und Lustprinzip oder eine Form zu finden, in dem das Lustprinzip mit dem Realitätsprinzip kompatibel wird. Und das heißt immer dann auch, so viel Lust wie möglich unter den Bedingungen einer gegebenen Realität zu realisieren, ohne dass das dazu führt, dass sich jemand außerhalb der Realität stellt oder mit der Realität letztendlich so in Konfrontation gerät, dass er sich selbst aus dem Spiel nimmt. Das Realitätsprinzip fordert, dass der Mensch seine Lust aufschiebt, damit aus der resultierenden Spannung Energie entsteht. Das Lustprinzip wiederum gebietet genau das Gegenteil. Es will unmittelbare, befriedigende Entspannung. Eine Forderung, die im grenzüberschreitenden Exzess ihre, wenn auch nur kurzzeitige, Einlösung findet. Wie kann es nun konkret gelingen, diese beiden Prinzipien in der Arbeit zu vereinen, sie beide zu ihrem Recht kommen zu lassen? Schauen wir uns eine Äußerung an, die in Freuds Aufsatz Das Unbehagen in der Kultur als Fußnote vermerkt ist. Keine andere Technik der Lebensführung bindet den Einzelnen so fest an die Realität als die Betonung der Arbeit, die ihn wenigstens in ein Stück der Realität, in die menschliche Gemeinschaft, sicher einfügt. Die Möglichkeit, ein starkes Ausmaß libidinöser Komponenten, narzisstische, aggressive und selbst erotische, auf die Berufsarbeit und auf die mit ihr verknüpften menschlichen Beziehungen zu verschieben, leiht ihr einen Wert, der hinter ihrer Unerlässlichkeit zur Behauptung und Rechtfertigung der Existenz in der Gesellschaft nicht zurücksteht. Besondere Befriedigung vermittelt die Berufstätigkeit, wenn sie eine frei gewählte ist, also bestehende Neigungen, fortgeführte oder konstitutionell verstärkte Triebregungen durch Sublimierung nutzbar zu machen gestattet. Die Arbeit ist für Freud demnach nicht das andere der Lust, sondern die Arbeit nimmt vielmehr bestehende Triebregungen in sich auf, verwandelt sie in Produktivität. Und auch wenn nach wie vor gilt, dass eine endgültige, vollständige Befriedigung unmöglich ist, so kann die Arbeit doch, wenn sie neigungsorientiert ist, lustbringend sein. Auf diese Weise wirkt die Arbeit immer auch auf den Tätigen zurück. Es entsteht eine Art Wechselbeziehung zwischen Subjekt und Objekt. Für Freud die Grundbedingung gelungenen Arbeitens. Meint Rolf Haubel. Er denkt sehr stark den Arbeitsbegriff im Sinne einer Auseinandersetzung mit sich selbst. eine Auseinandersetzung, wo das Gestalten eines Werkstoffes, sei es Sprache, sei es Kultur, Musik hat er ja sehr viel weniger Gespür dafür gehabt, aber die Auseinandersetzung mit einem Material, bei dem sich die innere Auseinandersetzung und die äußere Auseinandersetzung ineinander verhakt, konfliktreich wird, der Konflikt sich dann löst. Und zwar genau in dem Sinne, wie die Gestaltung außen gelingt, so gelingt sie dann nach innen auch. Und sozusagen der Selbstentwurf wird immer auch Teil des Werkes, was man schafft. Arbeit als ein zutiefst individueller Vorgang, als eine Tätigkeit, die Verbindung hält zu bestehenden Neigungen und Triebregungen und auf diese Weise konstituierend auf das Ich zurückwirkt. Aber unter welchen Bedingungen ist eine solche Verbindung überhaupt möglich? Inwiefern haben sich unsere Arbeitsverhältnisse, unsere Berufsfelder verändert? Rolf Haubel, der als Psychoanalytiker Gruppenanalysen in Betrieben durchführt. Was wir soziologisch beobachten, ist, die Arbeitsplätze wandern aus dem produzierenden Gewerbe raus ins Dienstleistungsgewerbe. Und das Dienstleistungsgewerbe hat in weiten Bereichen etwas tatsächlich mit Emotionsarbeit zu tun. Das heißt also mit der Herstellung von Atmosphären. Und diese Herstellung von Atmosphären sind persönlich höchst aufwendig, wenn man sie mit einer permanenten Mentalreserve tut. Das heißt also, die berühmte Flugbegleiterin wird dazu gezwungen, entweder permanent das Lächeln aufzusetzen, aber auf der Hinterbühne und für sich zu sagen, das sind aber ziemliche Kotzbrocken, die mit ihrem Whiskyglas da rumsitzen. Oder aber sie wird gezwungen, um ihren eigenen psychischen Arbeitsaufwand zu minimieren, zunehmend auf das reinzufallen und das zu werden, was ihr ihre Arbeit abverlangt. Irgendwann sind die Aufwendungen, die man da zu leisten hat, so groß, dass man sich schleichend an die Fassade anpasst, die man für die Herstellung profitabler Atmosphären zu zeigen hat. Mit anderen Worten, der dienstleistende Arbeiter gestaltet nicht einen wie auch immer gearteten Werkstoff, sondern der Werkstoff formt ganz im Gegenteil den Arbeiter. Aber ist diese Umkehrung tatsächlich ein dezidiert neues Phänomen? Vielleicht insofern, als im Dienstleistungsgewerbe der Fokus auf die Arbeit mit Emotionen gerichtet wird. Aber führt man sich vor Augen, dass menschliche Körper sich seit jeher an die von ihm zu bedienenden Maschinen angepasst haben, dann gilt diese Umkehrung ganz offensichtlich auch für das althergebrachte produzierende Gewerbe. Was für die Flugbegleiterin das verfälschende Lächeln ist, das ist für den Maschinenarbeiter die schmerzhafte Veränderung des eigenen Leibes. Rücken werden krumm, Gelenke verschleißen, Knie schmerzen, die Sehkraft lässt nach. All dies geschieht nach wie vor, auch wenn viele Maschinen im Zuge der Rationalisierung immer bedienungsfreundlicher geworden sind. Der Fließbandarbeiter wird zu dem, was die Maschine von ihm verlangt. Ohne dass, und dies würde das Ideal der Wechselseitigkeit fordern, er umgekehrt die Art und Weise der Produktion beeinflussen könnte. Ohne dass seine Neigungen und Bedürfnisse Eingang in den Arbeitsprozess fänden, geschweige denn im Produkt selbst sich wiederfinden würden. Die Erwerbstätigkeit besteht also nach wie vor in weiten Teilen aus entfremdeter Arbeit. Doch obwohl eine innere Verbindung zur Tätigkeit fehlt, scheint die Arbeit für den Menschen eine Bedeutung zu haben, die über den reinen Tauschwert, das heißt den erarbeiteten Lohn, hinausgeht. Kurt Tucholsky in seinem Gedicht »Sie gehen ins Geschäft« aus den 20er Jahren. Für die Arbeit ist der Mensch auf der Welt. Für die ernste Arbeit, die wohl den ganzen Mann ausfüllt. Ob sie einen Sinn hat, ob sie schadet oder nützt, ob sie Vergnügen macht, das ist alles ganz gleich. Es muss eine Arbeit sein und man muss morgens hingehen können. Sonst hat das Leben keinen Sinn. Und stockt einmal der ganze Betrieb, streiken die Eisenbahner oder ist gar Feiertag, dann sitzen die herum und wissen nicht recht, was sie mit sich anfangen sollen. Drin ist nichts in ihnen und draußen ist auch nichts. Also, was soll es? Es soll wohl gar nichts. Eine wie auch immer geartete Sinnerfüllung oder Selbstverwirklichung scheint also nicht der Zweck des Arbeitens zu sein. Und doch braucht der Mensch die Arbeit, um nicht ins gähnende Loch des Lebens schauen zu müssen. In seiner Genealogie der Moral aus dem Jahre 1887 schrieb Friedrich Nietzsche entsprechend, dass die sogenannte machinale Tätigkeit ganz vorzüglich gegen Depressionszustände helfe. Dass mit ihr ein leidendes Dasein in einem nicht unbeträchtlichen Grade erleichtert wird, steht außer allem Zweifel. Man nennt heute diese Tatsache etwas unehrlich den Segen der Arbeit. Die Erleichterung besteht darin, dass das Interesse des Leidenden grundsätzlich vom Leiden abgelenkt wird, dass beständig ein Tun und wieder nur ein Tun ins Bewusstsein tritt und folglich wenig Platz darin für Leiden bleibt. Denn sie ist eng, diese Kammer des menschlichen Bewusstseins. Die machinale Tätigkeit und was zu ihr gehört, wie die absolute Regularität, der pünktliche, besinnungslose Gehorsam, das Ein für alle Mal der Lebensweise, die Ausfüllung der Zeit, eine gewisse Erlaubnis, ja, Zucht zur Unpersönlichkeit, zum Sich-Selbst-Vergessen, zur Incuria sui. Die Arbeit, ein vollkommen sinnentleerter wie leidenschaftsloser Zeitvertreib, der aber gerade aufgrund seiner Sinnentleertheit und Leidenschaftslosigkeit zur Sucht werden kann. Ähnliches beschreibt auch der französische Revolutionär Paul Lafargue in seinem 1883 erschienenen Buch »Das Recht auf Faulheit«. Dort heißt es: Und doch, trotz aller Überproduktion, trotz Warenfälschung, überfluten die Arbeiter in immer wachsender Menge den Markt und rufen flehentlich »Arbeit, Arbeit«. Wo sich nur Aussicht auf Arbeit bietet, darauf stürzen sie sich. Sie arbeiten 12, 14 Stunden, um sich nur recht abschinden zu können. Und tags darauf liegen sie wieder auf dem Pflaster und wissen nicht, wie ihre Arbeitssucht befriedigen. Die Frage, die sich an dieser Stelle aufdrängt, lautet: Werden die Depressionszustände durch die Arbeit verdeckt? Oder ist die monotone Arbeit umgekehrt vielmehr der Auslöser dieser Zustände? Sind Menschen wirklich schlichtweg unfähig, die Grundspannung des Lebens auszuhalten und daher dazu gezwungen, sich durch stumpfsinnige Arbeit zu betäuben? Oder wird ihnen im Gegenteil gerade durch diese Arbeit unmöglich gemacht, die Spannung in etwas Positives, ja Kreatives zu übersetzen? Für Paul Lafargue, der im Übrigen ein Schwiegersohn und enger Freund von Karl Marx war, stellte sich das Ursache-Wirkung-Verhältnis sehr eindeutig dar. Erhabene Geister, die ihr den ganzen menschlichen Gedanken umfasset, wo seid ihr hin? Wir sind durch und durch entartet und verzwergt. Perlsüchtige Kühe, die Kartoffel, Fuchsienwein, Bier aus Herbstzeitlose und der preußische Schnaps haben in weiser Verbindung mit Zwangsarbeit unsere Körper erschlafft und unseren Geist schwerfällig gemacht. Und zur selben Zeit, wo Menschen ihren Magen zusammenschnüren und die Produktivität der Maschine von Tag zu Tag wächst, wollen uns die Ökonomen die Religion der Enthaltsamkeit und das Dogma von der Arbeit predigen? Man sollte ihnen lieber die Zunge ausreißen und den Hunden vorwerfen. Der Mensch, meinte Lafargue, sei vollkommen durchdrungen von der Idee, dass Lohnarbeit etwas prinzipiell Erstrebenswertes sei und dass er ein Recht auf diese Arbeit habe. Die Indoktrination von Seiten der Ökonomen gehe sogar so weit, dass der Mensch eine Sucht ausgerechnet nach genau derjenigen Tätigkeit entwickle, die ihn schlichtweg ruiniere. Können die Arbeiter denn nicht begreifen, dass dadurch, dass sie sich mit Arbeit überbürden, sie ihre und ihrer Nachkommen Kräfte erschöpfen? Dass sie abgenutzt, vorzeitig arbeitsunfähig werden? Dass sie alle schönen Anlagen in sich ertöten, nur um der rasenden Arbeitssucht willen? Seit einigen Jahren erlebt Lafargues kleine Schrift gewissermaßen ihren zweiten Frühling. Sie wird von den verschiedensten Seiten aufgegriffen, um die gegenwärtige Arbeitsmarktentwicklung in ein anderes, nämlich durchaus positives Licht zu rücken. Man solle, so schrieb etwa die Wirtschaftszeitschrift Brand 1 im Sommer des vergangenen Jahres, doch endlich einmal die Vorteile der fortschreitenden Automation begreifen und nicht immer nur die wachsende Arbeitslosigkeit beklagen. Schlimm ist die aktuelle Lage nur, weil wir sie immer nur von einer Seite sehen. Ohne Erwerbsarbeit ist der Mensch kein Mensch. Dabei ist das Fiasko der Arbeitsgesellschaft nichts weiter als der Erfolg des Kapitalismus. Seine Fähigkeit, mit immer weniger Leistung immer bessere Ergebnisse zu erzielen, schafft Arbeitslosigkeit. Von Übel ist das nur, weil wir unsere wirklichen Siege nicht wahrnehmen. Die Automation ist Segen, nicht Fluch. Die Automation ist ein Segen, weil sie den Menschen von schädlicher und krankmachender Arbeit befreit. Eine Befreiung, die Energie für Neues und anderes freisetzt. Warum also nicht, fragt das Magazin, die traditionelle Arbeitsgesellschaft in eine kreative und soziokulturell wertvolle Tätigkeitsgesellschaft verwandeln? Eine solche Gesellschaft würde jeden Menschen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ausstatten, um eine solide Grundlage für neigungsorientierte und nützliche Beschäftigungsfelder zu gewährleisten. Ein derartiges Grundeinkommen, meinen die Befürworter, ist durchaus finanzierbar. Insbesondere aufgrund der eingesparten Sozialleistungen sowie der Veränderungen innerhalb des Steuersystems. Vor dem Hintergrund einer solchen Umstrukturierung wäre eine Gesellschaft möglich, die an die Stelle der tauschwertorientierten Erwerbsarbeit gebrauchswertorientierte Tätigkeiten setzt. Tätigkeiten, die das gesellschaftliche Zusammenleben qualitativ verbessern und für individuelle Neigungen ausreichend Raum bieten. Für Norbert Haas ein überaus reizvoller Gedanke. Es ist immer noch eine großartige Utopie, das Ende der körperlich ruinösen Arbeit. Vielleicht würde durch die positive Umwertung der immer weiter ansteigenden Arbeitslosigkeit noch ein ganz anderes Problem gelöst, nämlich das Problem der Arbeitssucht, des sogenannten Workaholism. Denn diese Sucht verdankt sich insbesondere der Tatsache, dass der Arbeitsplatz zu einem hart umkämpften Ort geworden ist. Zu einem Ort, an dem man sich nur behaupten kann, wenn man seinen Einsatz bis zur Selbstverleugnung übertreibt. Besonders deutlich, meint Hugo Schmale, sei eine solche Tendenz zur Übertreibung innerhalb des Managerberufs zu beobachten. Der Manager hat diese Arbeitsfunktion auch nicht in einer direkten Auseinandersetzung mit einem Objekt, das ihn dann zum Subjekt macht, sondern er spürt, dass er austauschbar ist. Er spürt, dass er eingesetzt ist für etwas und dass er jetzt seine ganze Hypostasierung des Ichs hineinbringen muss, um zu bestehen. Diese prinzipielle Austauschbarkeit hat zwei nur scheinbar entgegengesetzte Bewegungen zur Folge. Auf der einen Seite entfremdet sie den Menschen von seinem Beruf, denn suggeriert wird ihm, dass, wenn er den Anforderungen dieses oder jenes Unternehmens nicht nachkomme, andere, bessere zur Verfügung stünden. Der Mensch wird sich also anstrengen, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Er ereifert sich und setzt sich mit einer übergroßen Leidenschaft für seine Tätigkeit ein. Diese Leidenschaftlichkeit stellt die andere Seite der Entfremdung dar. Um nicht mehr austauschbar zu sein, versucht der Manager durch nichts anderes als durch seine Arbeit Erfüllung zu finden. Das ist heute deswegen möglich, weil Arbeitsplätze immer weniger werden und die Angst entsteht, den Arbeitsplatz zu verlieren. Also übertreibt der Mensch, so wie wenn, hatten wir vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich kann zu viel lieben. So wie ein Liebender, der immer wieder von der geliebten Person auf Distanz gehalten wird, übertreibt der Manager seine Leidenschaftlichkeit. Und dies führt zu der immer weiter sich steigernden Illusion, dass die Arbeit und nur die Arbeit ihn tatsächlich ohne Rest zu befriedigen vermöge. Mit einer Sublimierung, wie Freud sie fordert, hat das dann allerdings nichts mehr zu tun. Es gibt neurotisches Arbeiten im Fall der Zwangsneurose, des obsessiven Arbeitens, des Workaholism. Das ist neurotisches Arbeiten und das bringt überhaupt keine Sublimierung, ganz im Gegenteil. Für den Workaholic ist die Arbeit ein Lustversprechen. Doch dieses Versprechen wird niemals eingelöst. Der Workaholic vergegenständlicht sich nicht in seiner Arbeit, sondern seine Arbeit ist für ihn das, was für andere die Pornografie ist. Nämlich ein unmittelbarer Spannungsabbau, der aber nicht zur Befriedigung, sondern in die Frustration führt. Dieser Teufelskreis scheint das Bild der modernen Gesellschaft mehr und mehr zu prägen. Norbert Haas. Als Psychoanalytiker muss ich sagen, dass natürlich im neurotischen Fall alles zur ruinösen Arbeit ausarten kann. Selbst das Spiel. Selbst der Sport, also was eigentlich als entlastende und vielleicht auch sublimierende Tätigkeiten empfunden wird, das kann im neurotischen Fall alles ins Gegenteil umschlagen. Ich habe mir einmal angetan, den Berlin-Marathon anzusehen, nie wieder. Ein Psychoanalytiker fragt immer, für wen wird gearbeitet. Genauso im sexuellen Begehren, für wen wird begehrt? Oder wessen Begehren ist das, wenn jemand begehrt? Wessen Arbeit ist das, wenn jemand arbeitet? Und das war mir zu deutlich, muss ich sagen. Darum bin ich dann auch weggegangen, würde auch nie wieder hingehen bei dem Berlin-Marathon, wo ich einfach viel zu viele gequälte Gesichter sehe. Die arbeitsfreie Zeit also, die Freud im Jahre 1895 mit seinem Bruder Alexander im wohlig warmen Salzwasser verbrachte, droht heutzutage immer häufiger zur Plage zu werden. Es scheint, als könne sich der Mensch keine Entspannung mehr leisten, als müsse er sich ohne Pause abmühen, um in der Welt bestehen zu können. Auf diese Weise wird selbst die Freizeit, die eigentlich Genuss verschaffen sollte, zur kräftezehrenden Anstrengung. Irgendjemand gebietet dem Individuum, plag dich. Oder, wenn man es jetzt lakanistisch sagen will, um den Namen nun zu nennen, ne? Es geht um den Imperativ des Genießens. Jouis ist der Imperativ, genieße. Und das hat im Französischen den Gleichklang von ich gehorche. Offenbar steht der Marathonläufer, jedenfalls die, die ich da gesehen habe, es mag andere geben, unter einem Imperativ. Und der ist so streng wie der kantische Imperativ, nämlich genieße als Befehl. Wer Saat liest, weiß genau, wovon die Rede ist. Also dort gibt es den Imperativ des Genießens. Drum quälen sich die Leute so bei ihren Geschlechtsveranstaltungen, bei ihren Geschlechtsakten bei Saat. Die müssen genießen, das ist was Grauenhaftes. Der Genuss, der immer etwas mit Verschwendung, mit Vergeudung zu tun hat, wird auf Heller und Pfennig verrechnet in ein effektives Tätigsein, in eine Arbeit, die dann zwangsläufig zur Plage wird. Die Pornografie ist für diesen Zusammenhang ein gutes Beispiel. Jede Möglichkeit einer Luststeigerung muss genutzt werden. Und auf diese Weise wird der Sexualakt zum Leistungssport. Verschwende keine Energie, verwerte sie. Der energetische Imperativ gilt also offensichtlich nach wie vor. Diese Tendenz der modernen Gesellschaft, die Verschwendung zu ökonomisieren, ist überaus gefährlich und sogar widernatürlich, meint Hugo Schmale. Schon bei der Produktion von Menschen gibt es eine unendliche Anzahl von Spermien, die durch die Welt geschossen kommen, um dann ein Ei zu treffen. Nicht? Das ist so etwas wie die Einsicht in die Notwendigkeit der Vergeudung. Und wenn ich das reduziere, würde es eben zu einer psychisch krankhaften, aber auch wohl physiologisch krankhaften Gesellschaft kommen. Mittlerweile sind viele Firmen und Unternehmen darum bemüht, auch die Freizeit ihrer Beschäftigten zu organisieren. Es gibt firmeneigene Fitnessstudios und Schwimmbäder sowie die Möglichkeit, abends noch an dieser oder jener Veranstaltung teilzunehmen. Ziel dieser Maßnahme ist es, die körperliche und psychische Ausgeglichenheit sowie die Corporate Identity der Beschäftigten zu stärken. Die Frage ist aber, graben sich Unternehmen mit dieser Maßnahme nicht selbst das Wasser ab? Denn wo bleibt der Raum, in dem neue Ideen entstehen können? Hugo Schmale. Deswegen müssen wir uns in einer Kultur bewegen oder eine Kultur erhalten, in der nicht alles berechenbar ist. Es muss gerechnet werden, aber es bleiben Reste. Und diese Reste müssen bleiben. Ich muss vergeuden, damit ich überhaupt etwas herstelle. Doch wie fügt sich Freuds Sublimationstheorie in diese Forderung ein? Erinnern wir uns. Der Mensch, behauptet Freud, ist gefordert, seine Sexualität zu kanalisieren und einzuschränken, um kreatives Potenzial zu entwickeln. Vergeude keine Energie, verwerte sie. Das ist der Imperativ, dem Freuds Sublimationstheorie eher zu gehorchen scheint, als der Forderung nach Vergeudung. Ja, Freud geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er behauptet, dass der Sexualakt unter den Bedingungen der Kultur ohnehin kein uneingeschränktes Befriedigungserlebnis mehr sei, sondern ganz im Gegenteil mit einem sich steigernden Widerwillen vollzogen werde. Das Sexualleben des Kulturmenschen ist doch schwer geschädigt. Es macht mitunter den Eindruck einer in Rückbildung befindlichen Funktion, wie unser Gebiss und unsere Kopfhaare als Organe zu sein scheinen. Am tiefsten reicht die Vermutung, dass mit der Aufrichtung des Menschen und der Entwertung des Geruchssinnes die gesamte Sexualität ein Opfer der organischen Verdrängung zu werden drohte, sodass seither die sexuelle Funktion von einem weiter nicht zu begründenden Widerstreben begleitet wird, das eine volle Befriedigung verhindert und vom Sexualziel wegdrängt zu Sublimierungen und Libido-Verschiebungen. Läuft also alles darauf hinaus, dass wir uns in Zukunft nur noch künstlich fortpflanzen? Dass wir uns früher oder später in einem Szenario wiederfinden, das man aus Science-Fiction-Filmen kennt, nämlich in einer sterilen, konformistischen und perfekt durchorganisierten Arbeitswelt, in der gelebte Sexualität keine Rolle mehr spielt? Ganz und gar unmöglich scheint dies, schaut man sich die gegenwärtige Entwicklung an, durchaus nicht zu sein. Aber heißt dies wiederum, dass die Arbeit für uns Kulturmenschen tatsächlich befriedigender ist als der Geschlechtsakt? So befriedigend, dass der Geschlechtsakt vielleicht schon in ein paar Jahrzehnten als evolutionärer Abfall bezeichnet werden kann? Das glaube ich in keinster Weise. Nach diesem 20. Jahrhundert und nach so viel Faschismus und Nationalsozialismus muss man mit dem Begriff der Arbeit und der Befriedigung darin und der Leistung sehr, sehr vorsichtig sein. Es war einfach ein zentraler Gedanke der Nationalsozialisten, aus einem Gesellschaftsgebilde einen Arbeitsstaat zu machen, mit dem natürlich ein Glücksversprechen verbunden war. Aber diese faschistische Pursuit of Happiness, doch Arbeit, hat vor allem eines gemacht. Er hat die Körper entindividualisiert. Das heißt, es wurde ein Volkskörper aus den vielen Millionen Körpern gemacht. Psychoanalytisch ein totaler Unsinn. Psychoanalytisch gibt es keinen Volkskörper. Es gibt nur meinen Körper und ihren Körper und den Körper und den Körper. Und die sind höchst besonders jeweils. Ich amüsiere mich bei nichts anderem. Arbeit und Lust bei Sigmund Freud. Ein Feature von Svenja Flasspöhler. Es sprachen Marietta Bürger, Hans Bayer, Bernd Hahn und Volker Risch. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Gabi Treichel. Redaktion und Regie Thomas Zenke. Deutschlandfunk 2006. Noch ein Hinweis auf unser Feature am nächsten Freitag um 20.10 Uhr. Sein Thema: Streifzüge im Spielraum der Dinge. Tagtäglich machen wir ganz selbstverständlich und oft gedankenlos von den Dingen Gebrauch. Wollen wir sie uns einmal näher anschauen, gehen wir ins Museum. Dort bewundern wir ihre perfekte Form oder ihr kostbares Material. Dort können sie sich weit weg von unserem alltäglichen Leben, ihres zweckfreien Daseins erfreuen. Denn bei uns im Westen stehen die Dinge in zwei Lagern. Sie sind Kunstgegenstände, die sich frei von allem Nutzen hinter Glas befinden, oder sie sind Gebrauchsgegenstände, die zumeist achtlos in den Dienst genommen werden. Begeben wir uns in einen anderen Kulturraum, zum Beispiel nach Japan, dann sieht das ganz anders aus. Es kann passieren, dass zwischen einer einfachen Teeschale und einem Teetrinker mit einem Mal eine andere Welt aufgeht. Keine Gebrauchs- und Konsumwelt, keine ästhetische Welt, sondern eine Welt, wo Himmel, Erde, Natur und Mensch zusammenkommen und Teeschale und Teetrinker offen und frei füreinander da sind. In einem derartigen Spielraum zwischen Ding und Mensch, in dem alles, was störend zwischen ihnen steht, wie Nützlichkeitserwägungen oder Funktionalität überwunden ist, entfaltet sich, wie es ein japanischer Gelehrter ausgedrückt hat, die Schönheit eines Friedens, in dem aller Zwist begraben ist. Unser Feature also am nächsten Freitag um 20.10 Uhr.